Good morning and another wonderful good morning from cold Sao Paulo. Guten Morgen und einen weiteren guten Morgen wünsche ich euch aus dem kalten Sao Paulo. So, Paul is telling them how we should learn to live a life of joy and rejoicing. Paulus sagt ihnen, wie wir ein Leben in Freude leben sollen. Look at the next thing that he's telling them. Und schau, was er ihnen als nächstes sagt. And let gentleness be seen in every relationship. Und lasst in jeder Beziehung Sanftmut walten. Do you know, I read a book when I was young. Als ich jung war, las ich ein Buch. I'm not going to tell you the author. You're going to send me messages anyhow. I want to know the name and the author and all of that, but I'm not telling you. Ich werde den Autor nicht erwähnen. Ihr werdet Anfragen senden, damit ihr den Autor und den Titel des Buches erfährt, aber ich sage es euch nicht. It's a Christian book. Es ist ein christliches Buch. And the Christian book was actually teaching about the four different types of temperaments. Und spricht über die vier Temperamente. You know, and I'm not saying it's a good book or a bad book. Ich sage nicht, dass es ein gutes oder schlechtes Buch ist. But the more I walked with Jesus and studied and especially got to know what Jesus did on the cross and the heart. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin und sein Leben studiere, besonders das vollbrachte Werk am Kreuz und das Herz. I've asked myself this question. Habe ich mir folgende Frage gestellt. I think we brought too much psychology, worldly psychology into the church. Ich glaube, wir haben zu viel weltliche Psychologie in die Gemeinde gebracht. And I ask myself this question many times, is there more psychology than real biblical teaching? Oft frage ich mich, gibt es mehr Psychologie als biblische Lehre? You see, if you really believe in the certain type of temperaments, wenn du wirklich an bestimmte Arten von Temperamenten glaubst, then it's not your fault that you're choleric. Dann ist es nicht dein Fehler, wenn du Choleriker bist. It's not your fault that you're sanguinic. Es ist nicht dein Fehler, wenn du Sanguiniker bist. A lot of things that we excuse by our temperament, I think, in reality, we're just walking in the flesh. Vieles, was wir mit unserem Temperament rechtfertigen, denke ich, dass wir in Wirklichkeit im Fleisch wandeln. So look. Also schau. Some of us would probably written this verse like that. Einige von uns hätten vermutlich den Vers folgendermaßen geschrieben. And the phlegmatic, temperamented people, be gentle with everybody. Und ihr, die phlegmatisch veranlagten Menschen, seid allen gegenüber sanftmütig. Oh guys, you're so wonderful, you're always gentle. And we think that the temperament is what Paul is talking about, but it's not. Oh Leute, ihr seid so wunderbar, ihr seid immer sanftmütig. Und wir denken, dass Paulus über Temperamente spricht, doch dies tut er nicht. Every Christian is being admonished to be gentle in every single relationship. Jeder Christ wird dazu ermahnt, in jeder einzelnen Beziehung freundlich zu sein. You know, Brazil is a very different culture. Brasilien ist eine völlig andere Kultur. In Brazil, some things do not get done if you are gentle. In Brasilien werden manche Dinge nicht gemacht, wenn du sanftmütig bist. But I taught my PA, sorry, that's not how we work. Aber ich habe meiner Assistentin gesagt, dass das nicht die Art ist, wie wir arbeiten. We don't fight. Wir streiten nicht. We treat everybody gently and kind. Wir behandeln alle sanftmütig und freundlich. You know, I've realized that a lot of things we can excuse by our culture or by our temperament, and yet the Bible is very clear. Mir ist klar geworden, dass wir viele Dinge mit unserer Kultur oder unserem Temperament entschuldigen können. Aber die Bibel ist sehr klar. If Paul says in every relationship kindness should be seen, then that means in every relationship kindness should be seen. Wenn Paulus sagt, dass man in jeder Beziehung Freundlichkeit walten lassen soll, dann bedeutet das, dass man in jeder Beziehung Sanftmut sehen soll. Think about it. Denk darüber nach. If you are a gentle person, people will enjoy being with you. They will feel comfortable around you. Wenn du ein sanftmütiger Mensch bist, werden die Menschen gerne in deiner Nähe sein und sich wohlfühlen. It's incredible how a gentle spirit can solve so many problems. Es ist unglaublich, wie ein sanfter Geist so viele Probleme lösen kann. You know, many times there is conflict, and if one of them just becomes gentle, the conflict already de-escalates. Oft gibt es Konflikte und wenn einer von ihnen sanftmütig wird, löst sich der Konflikt bereits auf. So I have a question. Ich habe eine Frage. Is it your true and sincere goal that it doesn't matter who you relate to, that you will be always gentle? Ist es dein wahres und aufrichtiges Ziel, dass egal mit wem du eine Beziehung hast, du immer sanftmütig sein willst? Now, of course, it doesn't mean that in some situation you have to put on firm boundaries. That has nothing to do with it. Natürlich bedeutet das nicht, dass du in gewissen Situationen keine klaren Grenzen setzen musst. Damit hat es nichts zu tun. Now, recently I talked to somebody. Kürzlich sprach ich mit jemandem. And I tried to resolve some relationship issues. Und ich versuchte, einige Beziehungsprobleme zu lösen. And I said, I'm really sorry, but what's going on here is not correct. Ich sagte, es tut mir leid, aber was hier vor sich geht, ist nicht richtig. You are not a gentle leader. Du bist kein sanftmütiger Leiter. And this person literally excused her rough treatment of other employees for this. Diese Person entschuldigte die schlechte Behandlung anderer Angestellten buchstäblich damit. If I'm not a firm leader, we don't get things done. Wenn ich kein strenger Leiter bin, bekommen wir die Dinge nicht erledigt. And this is all about the kingdom of God. We need to get things done. Es dreht sich alles um das Reich Gottes und wir müssen die Dinge zu Ende bringen. I did not agree and neither do I agree. Ich war und bin damit nicht einverstanden. There's one thing to say, guys, this we need to do, let's do it best. Let's do it right and really we can't bend these principles. Es ist eine Sache zu sagen, Leute, das müssen wir tun. Lasst uns unser Bestes tun, lasst es uns richtig machen, aber wir können uns diesem Prinzip nicht beugen. And there's another thing to have an excuse for not being gentle. Eine andere Sache ist es, eine Ausrede dafür zu haben, nicht freundlich zu sein. In our last Brazilian Kids Care Leadership meeting. Beim letzten Leitertreffen von Brazilian Kids Care we've made this decision. Fällten wir folgende Entscheidung. That the bigger we grow, of course there will be situations where people have to be whatever you want to call it, let go, terminated, fired. Je größer wir werden, desto mehr Situationen wird es geben, in denen Leute entlassen werden müssen. It's just part of employing a lot of people. Das gehört einfach dazu, wenn man viele Leute beschäftigt. And here's what we decided. Wir haben Folgendes beschlossen. Even when we have to let go of people because we cannot walk together anymore or they cannot work anymore with us. Selbst wenn wir Menschen entlassen müssen, weil wir nicht mehr zusammen gehen können oder sie nicht mehr mit uns arbeiten können. We will always do so in a spirit of gentleness, love and honor. Werden wir dies immer in einem Geist der Sanftmut und Ehre tun. So we made this agreement. Also haben wir diese Vereinbarung getroffen. No Christian has an excuse not to be gentle in every single relationship. It's the commandment of the Bible. Kein Christ hat eine Ausrede, nicht in jeder Beziehung freundlich zu sein. Das ist ein biblischer Befehl. But look what Paul says. Aber schau, was Paulus sagt. He says, for our Lord is near. Denn unser Herr ist immer nahe. If we would remind ourselves every day of the nearness of the Lord, I think we would walk a little different. Wenn wir uns jeden Tag der Nähe des Herrn bewusst wären, würden wir wohl ein bisschen anders leben. Just think this. Überlege dir Folgendes. That person, that employment, that brother, that sister, that husband, wife, whatever. Wenn diese Person, dieser Arbeitnehmer, dieser Bruder, diese Schwester, dieser Ehemann, diese Ehefrau, was auch immer. If that person would actually be Jesus, would you treat them the same way? Tatsächlich Jesus wäre, würdest du sie dann genauso behandeln? So many years ago, there was this movement going around, what would Jesus do? Vor vielen Jahren gab es diese Bewegung, die sich darum drehte, was Jesus tun würde. And they motivated each other by trying to act the way Jesus would act. Sie motivierten sich gegenseitig und versuchten so zu handeln, wie Jesus handeln würde. And then all some people were sincere and they made some progress, but for the majority of people that I met, it never worked. Und ich weiß, dass einige Leute aufrichtig waren und einige Fortschritte gemacht haben, aber bei der Mehrheit der Menschen, die ich getroffen habe, hat es nicht funktioniert. But I tell you what would work better. Ich sage dir, was besser funktionieren würde. Not to ask, would Jesus treat that person the way I treat this person? Du solltest nicht fragen, ob Jesus diese Person so behandeln würde, wie ich es tue. Ask this question. Stelle diese Frage. Would I treat Jesus himself that way? Würde ich Jesus selbst so behandeln? See, Jesus said, whatever you do to one of the least, you've done directly to him. Jesus sagte, was immer ihr dem Geringsten tut, das habt ihr mir direkt angetan. I have a question. Ich habe eine Frage. Would you ever be not gentle with Jesus? Würdest du jemals nicht sanftmütig zu Jesus sein? See, he is near, he is with us, he lives in us. Er ist uns nahe, er ist bei uns, er lebt in uns. So for his sake, let us treat each other with gentleness. Lasst uns also um seinetwillen sanftmütig miteinander umgehen. See you guys tomorrow. Bis morgen.